dir ehrlich, hab dir alles geglaubt, aber du hast mich beschissen, mein Vertrauen ist braun. Siehst du nur schauen, das war ziemlich schwer, doch hab ich es geschafft, ich glaub dir jetzt nicht mehr. Du hast mir immer nur Scheiße erzählt und mich mit deinen Launen gequält. Doch jetzt ist Schluss, jetzt ist auch nicht vorbei, was du sagst oder tust, ist mir ein allein. Freunde, bist du nur da, wenn's dir gefällt, denn du hältst dich für den Mittelpunkt der Welt. Du bist jemand, der dir an andere denkt, doch übergeht man dich, was du gleich gedrängt. Du warst so allein, war dir kein Weg zu weit, doch wenn ich dich mal brauchte, hattest du die Zeit. Also zu benutzen ist für dich ganz normal, du nimmst keine Rücksicht, kennst keine Moral. Kann ich nicht mehr sehen, verpiss dich doch, dann wird's dir besser gehen. Hey, fick dich, ich kann dich nicht mehr sehen, verpiss dich, dann wird's dir besser gehen. Wenn dir was nicht passt, ist eine Riesenschweinerei, doch machst du's genauso.